nation rules the nation. Coast to coast. Ladies and gentlemen. Time for some action. You are now about to witness. No hocus pocus, the rest of fucking jokers. Coast to coast. Coast to coast. Coast to coast. Yeah, coast to coast. Positive Vibes auf Radio Ostfriesland. Es begrüßen euch Adrian Barne und Franz Hahnemann. Okay, wir haben heute... das war zu laut. Heute haben wir ein Interview geplant mit Annaëlle und Jean. Ein Geschwisterpaar aus Frankreich und Deutschland. Die sind jetzt erschienen auf Peripherik Recordings aus dem Odenwald und die rufen wir nachher an. Aber als erstes gibt es eine Neuvorstellung und zwar Tony L. mit Der Zug rollt. Die erste Maxi von den 10 herauskommenden Maxis zum anlässlich des 10 Jahre 360 Grad Rekord Jahres. Und Der Zug rollt ist produziert natürlich von Tony L. zusammen mit Def Cut aus Basel. Jawohl. Gemastert von Boulevard Boo und im Background hört ihr noch Torch und Nasty. Bei jedem, der aufspringt, ist der Code klar. Überrollt mit jeder Faker, Hater, Poser. Der Zug rollt. Whole Car für Whole Car. Wo willst du hin? Wir sind schon da. Der Zug rollt. Bei jedem, der aufspringt, ist der Code klar. Überrollt mit jeder Faker, Hater, Poser. Der Zug rollt. Whole Car für Whole Car. Wo willst du hin? Wir sind schon da. Wir übernehmen im Zug die Spitze, Schweiz und Deutschland. Der Weg zu uns ist steil als die Eiger Nordbahn. So fahren wir fort mit allen an Bord. Ich habe das Wort für alles gesorgt. Brauche dein Ort. Der Zug rollt, wir brennen durchs Land wie ein Flächenbrand. Retten den Funk als Repräsentant. Decken Verstand, checken den Stand. Zu viele Köpfe stecken im Sand. Vergessen die Hand, durch die einst Rappen entstand. Death cuttet wie Messer, entspanne dich besser. Ich brette als der funkigste Rapper über Plattenteller. Als der Rächer, der Denker, Hänger, der Blender, Retter, der Sender. Der prägnanteste, markanteste, bekannteste für wahre Kenner. Der Zug rollt. Für jeden, der aufspringt, ist der Code klar. Überrollt. Mit jeder Faker, Hater, Poser. Der Zug rollt. Whole Car für Whole Car. Wo willst du hin? Wir sind schon da. Der Zug rollt. Für jeden, der aufspringt, ist der Code klar. Überrollt. Mit jeder Faker, Hater, Poser. Der Zug rollt. Whole Car für Whole Car. Wo willst du hin? Wir sind schon da. Wir sind die Jans, die Jans, die Stars, die Fans, die Whole Cars, die Cans, die Tänzer, die DJs, die Bands. Fürs Business ein Deal, du kriegst nix und viel. Man vergisst fix das Ziel, ein verflixtes Spiel. Sind die Weichen gelegt, bist du gleich bewegt. Die Masse treibt und geht den leichten Weg, der über Leichen geht. Was läuft los? Jeder läuft los, treulos. Pseudos machen Toys groß, alles wegen Euros. So will jeder auf den höchsten Ast, um aufzufallen. Gib die Seele der Wurzel, wird der Baum fallen. Was nützt der beste Hype, wenn die Wahrheit auf der Strecke bleibt, zerfressen von Nightlife, Besessenheit. Es gibt keine Competition, Kind, weil alle, die uns angriffen, begriffen und inzwischen bei den Fischen sind. Redet von Skills, wir setzen sie in die Praxis um, denn unser Minimum liegt über eurem Maximum. Der Zug rollt. Für jeden, der aufspringt, ist der Code klar. Überrollt. Mit jeder Faker, Hater, Poser. Der Zug rollt. Whole Car für Whole Car. Wo willst du hin? Wir sind schon da. Der Zug rollt. Für jeden, der aufspringt, ist der Code klar. Überrollt. Mit jeder Faker, Hater, Poser. Der Zug rollt. Whole Car für Whole Car. Wo willst du hin? Wir sind schon da. Explosives, ihr kriegt es, DJ spielt es. Unsere Tracks entstehen über Nacht wie Pieces. Unaufhaltsam und berechenbar wie ein Vulkan. Schießt jeder Track als Lava durch jede Blutbahn. Ich fließ definitiv, eckig und schief, dreckig und tief, hartnäckig und fies. Ich bestätige dies, wie gehabt. Es geht fieberhaft durch die tiefe Nacht. Jeder Beat gibt Kraft, ihr liebt den Stuff. Hip-Hop bringt die Vibes, ihr wisst Bescheid, wie ihr die Zeit nutzt. Kein Frust, wir bringen den Style plus den Sound, der jeden beeindruckt, in den Kreis schubst. Jeder Einspruch bleibt Luft, weil es kein Schwein juckt. Wir bringen Haufen Ballon, tausende Tonnen laufen zum Rollen. Keiner kann unserer Power auf Dauer entkommen. Der Zug rollt, du siehst Leute aufspringen, abspringen. Doch wir fahren weiter, weil wir Hip-Hop sind. Der Zug rollt. Für jeden, der aufspringt, ist der Code klar. Überrollt. Mit jeder Faker, Hater, Poser. Der Zug rollt. Whole Car für Whole Car. Wo willst du hin? Wir sind schon da. Yeah. Tony L und Def Cut. 360 Grad. Yeah. Unaufhaltsam. Come on. Der Zug rollt. Der Zug rollt. Der Zug rollt. Unaufhaltsam. Der Zug rollt. Der Zug rollt. Der Zug rollt. Unaufhaltsam. Der Zug rollt. Der Zug rollt. Der Zug rollt. Unaufhaltsam. Tony L mit Der Zug rollt. Tony L featuring Def Cut von der gleichnamigen Maxi, die jetzt erschienen ist. Auf der B-Seite der Maxi findet sich übrigens ein Remix von Def Cut von Tony L's Tune Gäste. Den wollen wir euch auch noch vorstellen. Wir spielen allerdings das Original vom Funk Joker Album. Sehr schöne Lyrics. Und nun, meine Damen und Herren, haben wir als nächsten Künstler auf der Bühne Tony L., Mitglied der legendären Rap-Formation Advanced Chemistry, Sohn eines italienischen Gastarbeiters, eine der Integrationsfiguren der deutschen Hip-Hop-Szene und an den Plattenspieler unterstützt ihn der Disc-Jockey Larry D. Bitteschön. Sind wir Gäste oder Bürger ohne Rechte? Oder sind wir Menschen, egal ob gute oder schlechte? Yeah. Ich kam unschuldig auf dieser Welt an, lag ungeduldig in den Armen meiner Eltern. Alle schauten mich, den kleinen Tony L., an. Mein Weg war abhängig von so vielen Helfern. Noch geborgen im familiären Umfeld, geschützt vor Sorgen der gefährlichen Umwelt. Ich vermisse diese Zeit manchmal wirklich sehr, denn ich wusste nichts, jetzt weiß ich ein bisschen mehr. Zum Beispiel, dass ich in einem gebildeten Land lebe, in dem man im Kopf zu oft die rechte Hand hebt. Dass ein Schulsystem nicht vor Dummheit schützt, Gesetz und Politik braune Parteien unterstützt. Ignoranz und Arroganz heißt der Massenkrampf, zu viel Angst vor Toleranz bleibt im Klassenkampf. Ich träumte mich in Welten fern von allem ab, weil mir die Realität selten gefallen hat. Sehe Rassismus, der den Alltag prägt, hör ihn überall im Gespräch, doch all das geht durch Gleichgültigkeit an vielen Ohren vorbei. So wird neues Potenzial radikal geboren dabei. Blickwinkel sind eingeengt, vieles bleibt dummerweise fremd. Es wird zwischen Schwarz und Weiß getrennt. Mein Geist hängt in Schweiß getränkt. Höre ich laut, was manch anderer leise denkt. Sind wir Gäste oder Bürger ohne Rechte? Oder sind wir Menschen, egal ob gute oder schlechte? Sind wir Gäste oder Bürger ohne Rechte? Oder sind wir Menschen, egal ob gute oder schlechte? Das Leben hat seinen Preis, den man zahlen muss. Doch ab welchem Status bietet dir der Staatsschutz? Wie sieht er aus, der echteste, deutscheste? Dies an einer Hautfarbe zu messen, ist das Teuflischste. Was ist Nationalstolz, für den du prahlen sollst, während du dem Stern auf der Autobahn folgst? Rennt ein Mob rum, der total verblödet, für diesen Stolz Menschen brutal tötet. Wer ist es, der dafür die Verantwortung trägt? Eine Nation, die vor Recht und Ordnung steht? Die kleine schreiende Minderheit gibt nie Ruhe und die feige schweigende Mehrheit sieht zu, schockiert über das, was geschehen ist. Ein weiteres Opfer, ein weiteres Begräbnis. Die Schlagzeile reduziert sich auf Skinheads, was eins unserer Augen mal wieder blind lässt. Wir glauben, unser Zustand ist hellwach und können alles sehen in unserer Spaßgesellschaft. Denn zur Überheblichkeit ist der Weg nicht weit. Für jedes Thema steht bereits ein Klischee bereit. Oberflächliches ist leicht verständliches. Wissen kostet Zeit, so bleibt es Nebensächliches. In jedem Monat zig Millionen Informationen, Interpretationen von Situationen. Doch sage mir, aus welchen Quellen stammen sie? Vorurteile manipulieren unsere Gedanken wie schöne materielle Dinge, alles Strategie. Wir versacken in Etappen, tappen in die Falle, die uns immer wieder gestellt wird. Merken kaum, dass die Welt stirbt, weil jeder nach Geld giert. Deswegen muss ich verletzt gegen mich selbst kämpfen. Möchte ich dem Rest der Welt helfen? Sind wir Gäste oder Bürger ohne Rechte? Oder sind wir Menschen, egal ob gute oder schlechte? Sind wir Gäste oder Bürger ohne Rechte? Oder sind wir Menschen, egal ob gute oder schlechte? Knowledge, wisdom, understanding. Knowledge, wisdom, understanding. Knowledge, wisdom, understanding is the key to wealth. Jeder trägt zum Konzert der Menschheit eine Note bei. Doch zwischen dem Wort und der Tat liegt das Meer. Take it from a brother who knows my friend. Take it from a brother. Take it from a brother. Take it from a brother. Take it from a brother. Take it from a brother. Take it from a brother. Take it from a brother. Take it from a brother who knows my friend. Take it from a brother who knows my my friend. Das war Tony L. mit Gäste von seinem Album Funk Joker. Anael und Jen haben gerade ihr Album rausgebracht und zwar bis jetzt nur erhältlich über die Peripherik Records Seite, die wir später noch durchsagen. Es heißt Sortie und kommt am 18.07. ganz regulär über Groove Attack in alle Läden. Die beiden sind in Frankreich geboren und aufgewachsen und sind dann nach Heidelberg gekommen. Wir werden sie fragen, wie das alles geschah. Und wir stellen euch jetzt ihr Album vor. Und wir hören als erstes das Lied C'est Juste, da stellen sie sich selber ein wenig vor. Und danach begrüßen wir Anael und Jen exklusiv am Coast to Coast Radio. Ohne zu schaden möchte ich sagen, dass ich es nicht ertragen kann, die ganzen Klagen. Nimm meine Töne einfach so wie meine Höhen ohne Show. Ich muss nicht hart sein, muss nicht smart sein, muss auch nicht leiden. Nur mein Gefühl für Musik an euch verbreiten. Denn es ist mehr als nur ein Sport. Ich rede von dem meinem Ort, wo einmal Freude ohne Fleiß ist, einmal Wärme ohne Schweiß. Wenn ich jetzt schon nicht mehr ehrlich bin, derbe kling, ehrlich sing. Ich geb nur ein paar Sätze ab, keine schlechten Reste, war. Du bist das Echte, komm, ich hab für euch nur meine beste Saat. Für all die Guten und für die, die als schlecht gesehen werden, mach ich Rap und bin MC, wie auf jeder Fete Herde. Draußen wandern Menschenberge, wissen krank, flow und tight. 4 plus 2000, eine missverstandene Zeit. Ich wär heute am Fußball spielen und am Lernen für die Schule. Wär mein Kopf nicht vollgestopft mit Versen, die nicht ruhen. Ich, der hier sitzt, schreib diese Zeilen nicht in Andacht. Doch ohne blanken Stift wär auch ich und jemand anders. Unser Leben ist beeinflusst, meine Seele von dem Reinfluss. Frag mich nicht, warum es sein muss. Ich hoffe nur, ich laber keinen Stuss. Hoff nur, ich hab nicht Rauch um mich rum, nur Schein Rauch. Vertraut, dass ich nicht glaub, ich würde wirklich hier gebraucht. C'est juste, un bruit de plus dans ce monde. Ce sont juste des jeunes de plus qui ont l'air si calme comme mille autres. Mais on cherche tous des réponses aux questions que cette vie pose. Un bruit de plus dans ce monde. Et ce sont juste de jeunes de plus qui donnent leur vision comme leur père de l'âme. Réunis sous forme musicale, juste à la haine et chien. C'est juste un bruit de plus dans ce monde. Et ce sont juste de jeunes de plus qui ont l'air si calme comme mille autres. Et on cherche tous des réponses aux questions que cette vie pose. C'est juste un bruit de plus dans ce monde. Et ce sont juste de jeunes de plus qui donnent leur vision comme leur père de l'âme. Réunis sous forme musicale. So, das war C'est Juste von Anael und Jan und die begrüßen wir jetzt am Telefon. Hallo. Tja, klappt wohl noch nicht so. Hören wir noch einen Tune, der heißt Tanznacht, auch ein schönes Lied. Ich bin wieder auf. auch lauter. C'est moi. Ah, ça va? Ouais, ça va bien, toi. Et en fait, je voulais juste demander qu'est-ce que tu fais ce soir? Bah, tu sais, finalement, je suis sortie, je suis en train de danser, là, mais je t'en rappelle, je te rappelle, allez. Non. Tous les autres vont sortir, boire et danser. Moi je serai assis ici toute la soirée pour penser. Une fois de plus sentir et revenir à zéro. Juste réfléchir et ma main tient mon stylo. Ce sont rien que des mots. Moi-même ça me soulage. Si chacun émet de son destin, pourquoi toujours les mêmes rage avec le même entourage. Je pas des toutes faites, je suis qu'un jeune qui regarde. Je vois des gens qui cherchent, mais je sais pas quoi. La devise se terre, ils se battent. Chacun pour soi sur cette terre. Pour y avoir tant de joie, j'y crois pas tant que sans certains ont le grand choix. Moi je suis qu'un observateur. Et quand je crie, ce n'est pas pour générer la peur. Mes frères, sœurs, enfants, parents, écoute ton cœur avant de nier tes sentiments. Tes sentiments dans avant de nier tes sentiments. Et avant de nier tes sentiments. Yes, willkommen bei Coast to Coast. Ja, hallo, hier sind live und direct Anne-Helen und Jan aus dem Odenwald. Hallo. Hi. Ja, dann stellt euch mal kurz selber vor. Ja, also wir sitzen hier im wunderschönen Odenwald, sitzen direkt sozusagen im Bunker von Peripherik. Das ist unser Label, auf dem auch das Album Sorti rauskommt. Und sind eben Anne-Helen und Jan, sind unsere gebürtigen Namen, so heißen wir. Anne-Helen bin ich und neben mir meine Schwester Jeanne. Kommen aus dem Französischen, wie ihr auch schon gehört habt, eben an den Liedern. Und haben jetzt ein Album gemacht. Das Album heißt Sorti. Wir haben den Zuhörern gerade erzählt, dass ihr in Frankreich geboren und aufgewachsen seid und dann nach Heidelberg gekommen seid. Wie ist das vonstatten gegangen? Ja, also es war ein längerer Weg. Ganz so einfach war es nicht. Meine Eltern, meine Mutter ist Französin, mein Vater ist Deutscher. Das heißt, wir waren eine Zeit lang in Deutschland, dann wieder mal in Frankreich, wo ich auch geboren bin, wo auch Jeanne dann gewohnt hat, wo wir auch Französisch gelernt haben, aber halt eben noch klein waren. Und dann war ziemlich viel hin und her und der Vater hat dann Arbeit gehabt in Deutschland und dann sind wir über mehrere Umwege hier in den tiefen Wald gekommen, in die Nähe von Heidelberg. Und wie ist der Kontakt zu den Kerings Brothers entstanden? Habt ihr die dort getroffen? Ja, also das ist so, dass eben Jeanne schon länger den Kontakt hatten, weil die teilweise in derselben Klasse waren, weil die sich schon von klein auf gekannt haben und ich auch immer dabei war und wir haben eigentlich auch schon, bevor wir überhaupt was mit Musik zu tun gehabt haben, hier dann zusammen irgendwie Scheiße gebaut und insofern kam das dann, ist die Welle sozusagen übergeschwappt von Carings Brüdern, die hier halt in der ganzen Gegend so als erste Hip-Hop gemacht haben, auf uns. Und so war das dann auch, dass wir auf dem ersten Tape 1999 dann beide auch schon zu hören waren. Ja. Also ihr seid inspiriert von den Kerings, würdet ihr so sagen? Ja, inspiriert, beziehungsweise die haben halt auch wirklich mitgewirkt jetzt an dem Album. Die haben das ganze Album produziert, ja. Wir haben das hier aufgenommen und die Stilrichtung ist sicherlich ein bisschen anders, weil es ja auch eine andere Sprache ist, aber so vom Gefühl her und so gibt es auf jeden Fall Schnittmengen. So. Da haben wir gleich eine Frage, was uns interessiert und zwar haben ja, wie du gerade gesagt hast, die Kerings das produziert, aber ihr beiden steht auch immer unter Musik dabei. Wie kann man sich die Zusammenarbeit genau vorstellen? Ja, also zum Beispiel bei dem Lied C'est Juste, was ihr gehört habt am Anfang, da hat Jeanne eine Idee gehabt, hat das am Klavier mal bei uns geübt und so und dann waren wir hier im Studio und haben zusammen mit Karl bzw. Kepser eingespielt und haben dann den Beat gebaut und haben das sozusagen zusammen dann vollendet, wobei Capser und Sir Max von Kerings Brüdern so immer nochmal so einen letzten Schliff machen. Okay, ihr beide, du und deine Schwester, ihr seid vor allem für die Lyrics verantwortlich. Genau. Wie entscheidet ihr denn, was auf Französisch und was auf Deutsch kommt? Zum Beispiel ist auch ein Lied dabei, was komplett auf Französisch gereimt ist, aber der Titel steht dann auf Deutsch auf dem Album, das ist ziemlich interessant. Ja, also das ist wirklich schon eine Gefühlssache. Die Stücke, die auf Französisch sind, sind Sachen, die eben auf Französisch so rausgesprudelt sind, die auf Französisch rauskommen. Es gibt auch Stücke, die ich ganz konkret an Leute hier richten wollte, die besonders an die Deutschen, sage ich mal, gewidmet sind und die auch hören sollen, wie zum Beispiel Hab genug auf der CD. Das hätte ich jetzt nicht auf Französisch gemacht, nur, sondern das ist eher deutschlastig, weil es halt so bestimmte Sachen anspricht, die mich besonders in Deutschland, naja, vielleicht auch stören oder die man hier kritisiert. Und insofern, ich weiß nicht, ob vielleicht meine Schwester Jeanne dazu noch was sagen will. Ja, hallo erstmal, hier ist die Jeanne. Hallo. Zu dem Thema, ja, also manche Sachen hören sich einfach auch auf Französisch besser an als auf Deutsch. Je nachdem, gerade beim Singen ist es ja immer nochmal eine andere Sache mit den, ja, mit den Melodien und so. Und ja, ansonsten haben wir versucht, da eine gute Mischung hinzukriegen, damit beide Sprachen gut vertreten sind und so auch beide Seiten von uns gut vertreten sind. Aber ihr habt ja auch noch Englisch auch noch mit reingenommen, zum Beispiel Turn It Loud ist ja, dann hast du auf Englisch gesungen. Ja, ganz geringfügig, da habe ich mich mal im Englischen ausgetobt. Ja. Ja, aber das hat ja jetzt bei uns in der Sprache keine, also wir haben ja keine englischen Einflüsse, deswegen ist es eigentlich nicht was, womit man jetzt längere Texte unbedingt, ja. Ja. Hast du professionellen Gesangsunterricht genommen oder? Ich war ein Jahr lang auf einer Schule für darstellende Kunst und habe auch Gesangsunterricht, habe aber schon vorher für mich gesungen und im Chor gesungen und hat dann eine Weile gedauert. Also wie gesagt, auf dem Tape habe ich schon mal mit den Jungs hier gesungen und aber bis man dann selber seine eigenen Sachen schreibt, das braucht man ein paar Jahre, ein bisschen Reife und ja, das ist jetzt auf dieser CD zum ersten Mal, dass ich da wirklich auch eigene Sachen mit dabei habe. Ja, war quasi das Lied auf dem Peripherie-Sampler so ein Test für euch auch? Und habt ihr gesehen, dass das so gut klappt? Und ich glaube, der ist auch sehr gut angekommen, dass ihr dann, war das so ein Auslöser für euch, auch das Album zu machen? Oder hattet ihr das so oder so schon geplant? Doch, das war schon ein bisschen ein Auslöser insofern, als dass Anna-El schon länger mit den Brüdern gerappt hat. Aber für mich bin ich da auf dem Peripherie-Sampler so dazu gesprungen, mehr so just for fun. Und es kam dann doch ziemlich gut an, auch diese Mischung von melodischem, bisschen melancholischem Gesang und dem starken Rap. Und da haben wir uns gedacht, vielleicht machen wir mal mehr in die Richtung zu zweit. Okay, wir hören jetzt erstmal wieder ein Stück Musik und reden dann weiter. Und zwar hören wir uns an das Stück More. Okay. Ich lieb mein Leben, wenn ich flash und Texte schreib nur so. Lieb mein Leben für Sessions mit Caps im Studio. Lieb mein Leben und lass mir nicht ausreden, dass mein Leben lieben kann von irgend so einem Pinsel-Mann. Ich lieb mein Leben für Sound, Flow, fetten Platten. Mit Freunden im Auto gut gelaunt auf stundenlang Fahrten. Zu richtig dicken Jams oder nur in Jugendzentren. Ich lieb dafür mein Leben und will es auch nicht ändern. Lieb mein Leben, wenn ich kick bei Sturm und Regen. Und lieb, dass andere Menschen sich deswegen dann noch regen. Hey, wie kann der nur so sein? Warum ist der nicht wie wir? Mein Leben, wenn ich morgens noch unter warmen Decken lieg. Wo ist die Fernbedienung? Ich steh auf mit fetten Beats. Anfangs noch ne Qual, doch später bin ich glücklich, dass ich voll im Leben steh, nicht wie andere, nur physisch. Also bleibe stark, auch bei Problemen und Desaster. Du bist Choreograf und das Leben dein Theater. Anyway. Natürlich ist es einfach so zu reden, wenn's einem gut geht. Doch soll ich in meinem Leben so tun, als ob die Wut lebt? Zu viele Fakten machen traurig, bring mich zum Verzweifeln. Kaum bin ich da draußen, könnte ich auch auf alles scheißen. Könnt auch sagen, fuck, ich bin Opfer dieser Welt. Hab zwar genug Essen und einen Koffer voller Geld, aber keine Zeit und auch nur Stress mit meiner Freundin. Ach, du tust mir aber leid, du armer kleiner Boyfriend. Ich kann sie sehen, wie sie aus dem Haus gehen. Die Kapuze überm Kopf, Hauptsache echt aussehen. Das Video vor Augen oder Reime noch im Ohr. Ich kann es irgendwie nicht glauben, ihr Kleinen habt was vor. 5 Jahre Rap-Karriere, schnell dazu gedichtet. Dann seid ihr schon bei 7, lauft bloß und richtet. Kauft bloß beschissenes, pseudo-reales Zeug. Normal in jedem Business gibt es erstmal viele Toys. Doch ihr drückt die Atmosphäre an Orten jedem Platz. Glück, Respekt, alle sehen Hass. Glaub mir, viele spricht dagegen, dass man sein Ding dreht. Doch ich liebe halt mein Leben und diktier meinen Weg. Alright, ihr hört Coast to Coast auf Radio Ostfriesland. Am Telefon haben wir Anael und Jan von Peripherik Recordings. Ja, genau. Ihr macht ja sozusagen deutsch-französische Musik, beides. Ja. Und dann könnt ihr uns sicher auch ein bisschen was über die französische Musik, Rapmusik im Speziellen erzählen und vielleicht Unterschiede zur deutschen Rapmusik zurzeit. Ja, auf jeden Fall. Also die französische Rapmusik hat sich auch gewandelt. Es gibt ja viele Fans auch von gerade französischer Rapmusik, wo ich mich auch dazu zählen würde. Wobei, wenn man jetzt die Veröffentlichungen guckt, die sind natürlich auch vielleicht weniger interessant für die Leute, die auf diese Klavier- und Geigenbeats stehen, als noch 98, 99, als viele gute Veröffentlichungen waren, wenn man der Geschmacksrichtung anhängt. Und ja, also ist natürlich geprägt von viel Kritik am Start, aber auch viel ruhigen, melancholischen, erzählenden Sachen. Ist es politischer als in Deutschland? Ich würde schon sagen, dass es insofern politischer ist, dass halt viele Stellungen bezogen werden und dass halt viele so gesellschaftliche Themen angegangen werden. Ne? Insofern vielleicht schon. Gibt es in Frankreich denn ein Pendant zu sowas wie Agro? Ja, in Frankreich gibt es natürlich auch so Sachen. Da gibt es so Booba, dann gibt es Scientifique 45 oder 45 nennen die sich. Gibt es natürlich viele Hardcore-Sachen, wobei jetzt dieses Battling mit wirklich so Porno-Geschichten, das habe ich jetzt weniger gehört persönlich, bin ich aber auch ganz froh drum. Yes. Was sind denn Beispiele, also positive Beispiele aus deiner Sicht zurzeit? Kannst du den Hörern was empfehlen? In Frankreich? Ja, genau. Ja gut, da sind natürlich die All-Time-Classics, die noch ihre letzten Veröffentlichungen hatten, das heißt nach Akhenaton mit Sol Invictus, auch Kool Shen mit seinem letzten Soloalbum, sind natürlich Sachen, die jeder französische Rap-Fan auf jeden Fall anhören muss. Okay. Ansonsten, was habt ihr denn für musikalische Einflüsse? Oder auch lyrisch, was sind eure Einflüsse so? Ja, die Einflüsse gehen von dem, was wir natürlich täglich sehen, bis über Sachen, die man liest, die man hört, Musik auch von anderen, auch wenn wir hier zum Beispiel sind, hören wir Musik, die die anderen machen, das nimmt man natürlich alles irgendwo wieder mit, ohne dass man dasselbe macht, aber es beeinflusst einen. Jetzt letzten Samstag waren wir hier in Darmstadt auf dem Max-Herre-Konzert, haben uns das mal angeguckt, was auch eine coole Show war soweit, und sind eigentlich immer mit Ohren und Augen offen. Okay. Wenn du gerade ein Konzert ansprichst, dann gleich die Frage an euch, geht ihr auf Tour, wenn das Album jetzt dann offiziell rauskommt? Eine Tour ist geplant, und zwar zusammen mit den Carings-Brüdern, Anel und Jan, und vielleicht noch weiteren Acts, ist aber noch nicht ganz fest. Aber wer sich da irgendwie informieren will, der muss eben auch auf die Internetseite gehen, www.peripherik.de oder www.pq-world.de. Und da stehen immer alle Dates. Und wenn dann was fest ist, dann wird es da auf jeden Fall auch zu lesen sein. Okay, habt ihr schon was irgendwo im Norden abgemacht? Im Norden ist noch nichts abgemacht, aber wir wollen alle, immer wenn wir darüber reden, so in Deutschland sagen alle, ja, wir müssen wieder hoch in den Norden. Wir haben schon mal in Bremen gespielt und überhaupt da oben natürlich auch Hamburg und Berlin, die Nordecke, sind wir ab und zu, aber eben nicht oft genug. Und das ist dann auch alles auf der Seite zu lesen, aber fest kann ich leider noch nichts zusagen. In dem Bonustrack auf eurer CD dreht es sich auch um Veranstalter von Konzerten und Partys. Ja, genau. Und Jams. Habt ihr da denn schlechte Erfahrungen gemacht? Du klingst ja teilweise schon ziemlich wütend in dem Track. Ja, die Erfahrungen sind nicht wirklich schlecht in dem Sinne, aber es ist halt, wenn man sieht, wie manche Künstler, sag ich mal, die das vielleicht noch nicht so lange machen oder viel einfacher machen, mit geringem Aufwand eine Musik machen, mit der es vielleicht leichter Geld verdienen lässt und man selber dann immer so weite Strecken auf sich nimmt, in Jugendzentren spielt, überall hinfährt, naja, dann kriegt man schon ein bisschen manchmal einen Hals und denkt sich, was hier los, hier sind doch so viele Leute und so, wo ist das Problem, uns Spritgeld zu bezahlen und was Cooles zu veranstalten, wo der Sound gut ist und so. Also wir haben eben schon sehr lange Zeit Jugendzentren und alles abgeklappert, was auch riesen Spaß macht, aber was halt auch nicht immer so einfach ist. Ist die Resonanz eigentlich bis jetzt aus Frankreich oder aus Deutschland größer? Bis jetzt auf jeden Fall aus Deutschland größer, weil wir halt eben hier präsent sind und hier die Live-Konzerte spielen. In Frankreich waren wir auch, in Marseille und auch in Paris zusammen mit den Kerings-Brüdern. Haben da auch Auftritte gespielt, ist auch cool angekommen. Aber ich sag mal, jetzt versuchen wir hier das Album zu pushen. Und wobei ich auch morgen wieder nach Paris fahre und da auch ein paar Alben mitbringe. Aber hier sind wir wirklich präsent, sage ich mal. Okay, weil hier auch, ja, weil ihr hier auch seid und deshalb ist das jetzt quasi euer Hauptziel, das in genau, Deutschland erstmal. Homeyard hier, das muss jetzt erstmal klar gemacht werden und dann. Okay. Aber ihr seid schon daran interessiert, dass die Leute auch die französischen Sachen verstehen, gehe ich mal von aus. Ja, doch, auf jeden Fall. Also alle meine französischen Kontakte, ob Verwandtschaft oder Leute, die ich kennengelernt habe, als ich mal ein halbes Jahr da in der Schule war, die haben natürlich auch alle die CD gekriegt und sind auch alle wirklich überrascht gewesen, dass das so cool ist und haben mal sehr positive Rückmeldungen gekriegt. Ja. Ja, wir haben mal mit Russen, die auf Russisch rappen, ein Interview gemacht und die eben auch hier das ganze Ding durchziehen und die fanden es halt sehr schade, dass die ganzen Deutschen sie nicht verstehen können. Ja, das muss hart sein, ja. Also das merken wir auch live, wenn wir halt was rappen oder auch wenn dann was singen, viele Refrains sind ja auch auf Französisch, dann kommt zwar das Gefühl rüber, aber wenn das Wort noch dazukommen wird, ist es manchmal halt dann noch besser. Ja. Aber dafür habt ihr wenigstens die Hälfte auf Deutsch. Genau, wir haben wenigstens die Hälfte. Okay, man kann das Album jetzt schon kaufen, obwohl es noch nicht offiziell raus ist, und zwar auf eurer Internetseite. Genau, also das ist nochmal www.pq-world.de und da gibt es halt jetzt schon ganz exklusiv das Album zum Kaufen, auch zu einem super Preis, günstiger als in jedem Laden, und da kann man heute schon vorbestellen. Und wir hatten uns vorhin überlegt, ja, ob wir noch irgendeine Aktion machen können. Also der das erste Album bestellt auf der Seite, der kriegt es umsonst. Und die anderen kriegen dann den normalen Preis. Alright, für alle Hörer von Coast to Coast, natürlich wird Peripherik Records und Anaëlle und Jeanne auch auf unserer Website verlinkt sein. Check das. Genau. Okay. Das Album heißt Sortie. Wir haben jetzt einfach mal, obwohl wir ein klein wenig Französisch sprechen, nachgeguckt. Und da sind einige Übersetzungen gegeben ins Deutsche. Was ist denn die passendste für euch? Oder was habt ihr euch bei dem Albumtitel gedacht? Ja, Sortie hat sich angeboten, besonders für mich, auch Jeanne und ich haben da ja oft drüber geredet. Ich habe immer gesagt, für mich ist halt Sortie der Ausbruch, ist einfach das Rausgehen, ich sag mal, das Musik machen und auch so ein Album machen zu können, auch wenn es jetzt mehrere Jahre gedauert hat und ein langer Weg war. Das ist was ganz Besonderes für uns und es ist auch ein Weg, den man weiterverfolgen will. Und das ist der Ausbruch aus der ganzen restlichen Welt und all dem Alltäglichen. Was ist denn die restliche Welt und der Alltag für euch? Also was macht ihr sonst außer der Musik? Also sonst sah mein Tag heute so aus, dass ich ein bisschen lernen musste für die Uni. Oh. Dass ich auch im Studio war, dass ich hier mit Karl war, beziehungsweise Kepser, und eben Instrumente draus gerechnet habe. Und Jeanne ist aus Mainz gekommen, hier in Odenwald. Und jetzt sitzen wir und machen ein Interview. Zeit. Noch eine Frage an Jeanne. In dem Text hier steht ja auch, dass du tanzt. Ja, genau. Baut ihr sowas auch dann in die Live-Show ein? Ja, also das ist alles noch so in der Also wir sind gerade dabei, das so ein bisschen zu verbinden. Das, bis jetzt ist es noch getrennt so relativ in meinem Leben, sage ich mal. Ich habe auf der einen Seite in Mainz die Leute, mit denen ich tanze, hier die Leute, mit denen ich Musik mache. Und es kam auch schon mal dazu, dass ich beide, nee, es kam schon zweimal dazu, dass ich beide Gruppen quasi auf einem Fleck auf der gleichen Bühne, dass wir da zusammen waren. Und dann sind wir auch, also haben wir da auch eine kleine Tanzperformance zu den Beats vom Ketzer gemacht. Und das war auch ganz cool. Das wird auf jeden Fall irgendwann vielleicht weiter ausgebaut. Aber zurzeit ist es noch Musik hier und Tanzen etwas woanders. Okay. Lebst du in Mainz? Ja, ich wohne zurzeit in Mainz, ja. Okay. Das heißt, du musst auch immer, musstest fürs Album auch immer hin und her fahren, ja, für die Aufnahmen. Ja, ich bin dann viel am Pendeln. Der Anhel wohnt halt hier, hier ist Studio. Also wir haben ein kleines Studio zu Hause und dann hier noch das Ölmühlenstudio von den Carings-Brüdern. Hm. Und da bin ich immer am Pendeln, aber das ist kein Ding. Für die Musik mache ich das gerne. Okay, gut. Ja, wir bedanken uns im Prinzip für das Interview. Und wünschen euch viel Erfolg. Vor allem für das sehr schöne Album. Respekt. Ja, danke schön. Und wollt ihr noch irgendwas den Hörern hier sagen? Wir können nochmal die Seite durchsagen. Peripherie. Ja, also die Internetseite, glaube ich, die haben die Leute ja gehört. www.pq-world.de oder www.annel-jan.de. Wenn nicht, auch bei Google eingeben, da kommen auch noch schon ein paar Kritiken, habe ich gesehen, und sind schon ein paar Einträge. Ja. Und ansonsten, ja, hier schöne Grüße aus dem Odenwald, in den, ja, hoch in die Republik, und Album auf jeden Fall anhören, abchecken, man kann auch schon reinhören in unserem Shop, also man kann die Lieder anklicken, eine Minute hören, und wem es gefällt, natürlich dann bestellen. Ja. Wir werden das Interview auch ins Internet stellen auf unsere Seite. Okay. Ist das in Ordnung für euch? Ja, das ist cool. Perfekt. Okay, und für alle, die jetzt nicht warten wollen, bis sie das Album bestellen, wir verlosen heute auch noch die Single Alles nur geklaut von den Carings Brothers. Okay. Ist zwar nicht direkt was mit euch zu tun, aber ja, schon ein bisschen. Dasselbe Label. Ja. Genau. Okay, dann hören wir jetzt noch Schritt für Schritt, habt ihr euch gewünscht. Genau. Und bedanken uns bei euch und wünschen euch ganz viel Erfolg mit dem Album. Okay, danke auch. Okay. Bis dann. Ciao. Ciao, tschüss. Dann nimm und werd zum Lernen. Denn es ist alles, was ich hab, auch wenn mein Herz noch mehr will. Wie Pferde Kuh, weil jeder seinen Teil tut. Und Serle Kuh, weil wir streiten mit du. Ruf Ferla Ruh, denn wir greifen nach Mut. Was ist das sehr schön, du? Meh, meh. Wie Pferde Kuh, weil jeder seinen Teil tut. Und Serle Kuh, weil wir streiten mit du. Ruf Ferla Ruh, denn wir greifen nach Mut. Was ist das sehr schön, du? Meh, meh. Wir gehen Schritt für Schritt nach oben. Will mich ich selber loben. Den Fan und mit Gang, ohne Plan oder schon mit nem Benz. Wäre ne Lüge, würd ich sagen, jede Blüte meiner Wörter. Sehe, was ich produziert hab, sehe, was ich schreib, was am Ende eines Tages muss mir beichten, wozu ich ja und nein sag. Somit wär's auch ne Lüge, dass ich keinen Feind hab. Sag mir deiner Meinung nach, wo sei der Frieden? Menschen ohne Vorurteile, keine close-minded people. Also bleibt es dabei, denn seit Menschengedenken muss man hart kämpfen für jeden Fetzen Erkenntnis. Ich schätze, ihr kennt das. Ich hoffe, ihr kennt das. Ich hoffe, ihr kennt das. Spiel weil jeder seinen Teil tut. Und Serle Kuh, weil wir streiten mit du. Ruf Ferla Ruh, denn wir greifen nach Mut. Was ist das sehr schön, du? Meh, meh. Spiel Pferde Kuh, weil jeder seinen Teil tut. Und Serle Kuh, weil wir streiten mit du. Ruf Ferla Ruh, denn wir greifen nach Mut. Was ist das sehr schön, du? Pour le rythme et la peau. Alright, ihr hört Coast to Coast auf Radio Ostfriesland und das waren Anael und Jan mit dem Lied Schritt für Schritt von ihrem neuen Album Sortie. Und wir verlosen jetzt die Single der K-Rings Brothers, Alles nur geklaut. Wir haben euch das damals vorgespielt, als wir das K-Rings Brothers Album vorgestellt haben. Im Hintergrund läuft das Instrumental. Wir haben die zweimal hier. Da ist ein Stieber Twins Remix drauf und noch zwei andere Remixe, das Video und noch ein Interview mit den K-Rings, also eine super tolle Maxi-CD. Ruft an unter der 04921915536. Zweimal Alles nur geklaut, die Single der K-Rings Brothers. 04921915536. Alright, und als nächstes gibt's ein Lied vom Bigger Bush Album Bigger Bush Free, von dem wir auch schon mal einen Tune gespielt haben. Der ist zusammen mit der Sängerin Sophia Turm und heißt This River. They begin to form. Alright, das war Bigger Bush zusammen mit Sophia Turm, This River. Erschienen auf Stereo Deluxe vor ein oder zwei Jahren, glaube ich. Sehr schönes Album, sehr abwechslungsreich. Dub, Elektro, so chillte Sachen. Fein. Ja, Coast to Coast. Und wir erzählen euch jetzt ein paar Neuigkeiten. Und zwar einmal haben Anael und Jen ja gerade so schön angekündigt, wer das erste Album bestellt, der kriegt es umsonst auf ihrer Internetseite. Und die ist verlinkt auf www.coastradio.de. Dann die nächste Neuigkeit. Am Montag ist Kobas Album erschienen. Irgendwie der Lebende unter den Toten oder sowas. Ich habe den Titel leider vergessen. Und das könnt ihr bestellen auf hiphop-leer.de. Und Koba ist ein Leraner. Wir haben den euch letzte Woche vorgestellt und auch schon einen Track, vor zwei Wochen, und auch schon einen Track aus dem Album gespielt. Dann die nächste Neuigkeit. Morgen um 19.15 Uhr wieder aufgedreht. Ein Geheimtipp für alle, unter anderem Helge Schneider-Fans. Und was bringen wir euch mit Coast to Coast in zwei Wochen? Und zwar das große Hip-Hop-Camp-Spezial. Das Hip-Hop-Camp ist ein Hip-Hop-Festival in der Tschechischen Republik. Und zwar am Silbersee, wobei es dieses Jahr nicht mehr am Silbersee stattfindet, sondern in dem direkt dort in der Nähe befindlichen alten sowjetischen Militärflugplatz. Sehr schöne Location bestimmt. Und nun, das Hip-Hop-Camp ist auf jeden Fall ein Festival für alle, die keine Lust haben, auf so ein riesen Kommerzding wie das Splash zu fahren und trotzdem internationale Artists und super Untergrundgrößen zu erleben. Und trotzdem auf ein riesen Festival fahren wollen. Und in der Tschechischen Republik, obwohl, das sage ich, naja, die Leute dort sind sehr nett und das Essen dort ist absolut günstig. Yes. Ja, und wir stellen euch dann nächste Woche einige von den Künstlern vor, die dort auftreten, die jetzt schon feststehen. Unter anderem werden wir euch dann zu diesem Anlass das neue Gala-Album vorstellen, Swing Kid, erschienen auf La Cosa Mia Records, Gala von RAG und Philo Joes. Und wir werden auch wahrscheinlich in die neue Too Strong Single reinhören, auch wenn die wahrscheinlich gar nicht auftreten. Aber vielleicht hören, machen wir das auch in einem Monat. Mal gucken. Unter anderem sind auch noch Dendemann und Mirko Maschine auf dem Festival. DJ Vadim ist wieder dort mit einer Band, die er unterstützt. Master Ace. Master Ace gibt seine Abschiedstournee. Das allein ist es eigentlich schon wert. Non-Fiction treten auf. Die Wax Solutionist aus Österreich. Viele deutsche und englische, amerikanische Artists. Aber dazu dann in zwei Wochen ein ganz ausführliches Special. Yes. Alright, dann sind wir jetzt schon fast am Ende der Sendung. Eine Sache noch, wir haben noch einmal Alles nur geklaut von den K-Rings Brothers. Wirklich ein geiler Track, der nun nach vorne geht. Ruft an in Emden, die 04921 915536. Maxi-CD mit Video, 4 Remixen plus Instrumental, also fast schon von der Länge her ein Album. Und ja. Zum Abschluss hören wir ein Tune von Funky Porcini. Artist aus London, erschienen auf Ninja Tune Records auf der Compilation Funk Kong Fusion. Der Tune heißt Search und ist ein absoluter Jazz-Track, der massiv nach vorne geht. Ich denke, das wird Drill and Bass genannt. I don't know. Okay, für die K-Rings Brüder CD 04921915536. Am Mikrofon waren in der letzten Stunde Adrian Barne und Franz Hahnemann. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Peace. Peace. Sun to rule the day, and the moon to rule the night, and the stars to give light to the darkness. The sun to rule the day, and the moon to rule the night, and the stars to give light to the darkness. The sun to rule the day, and the moon to rule the night, and the stars.